Ich habe ihn gerade schon erwähnt, Skrillex, ein Typ aus L.A., gerade mal Anfang 20. Er startet gerade richtig durch seine Tour, auch in Deutschland, ist in mittelgroßen Hallen schon Wochen im Voraus ausverkauft. Und viele Megastars klopfen an seiner Studiotür und wollen Remixe von ihm. Skrillex hat einen Band-Hintergrund und hat dann irgendwann hinter seinem Laptop Platz genommen, um die abgedrehteste, schrägeste Dance-Musik zu machen, die es gerade so gibt. Viele englische Dubstep-Produzenten, die sich immer noch als Wiege dieses elektronischen Trends sehen, hassen ihn dafür, aber vielleicht sind sie auch nur neidisch. Skrillex rockt 2012 so, wie es in den frühen 70ern die Rockbands gemacht haben und sorgt genauso wie damals für unverständliches Kopfschütteln und Begeisterung. Hören wir ihn mit Bangarang. R&B, Soul, Dubstep, Minimal Techno. Wer interessiert sich eigentlich für Stilrichtungen, wenn man die Musik eines James Blake hört? Da ist alles drin. Der Typ aus London hat im letzten Jahr ein Debüt rausgehauen, das so nah am Zeitgeist ist, dass sich alle weiteren Fragen erübrigt haben. Er hat mit Limit to Your Love eine Art Ballade produziert, die Dubstep-Elemente hat, beispielsweise den typischen Wobble-Bass. Seine Arrangements sind allerdings nicht so effektheischend wie bei vielen anderen Produktionen, sondern lassen Platz, viel Platz. James Blake, Limit to Your Love. There's a limit to your love. Love. like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. Dubstep ist eigentlich ähnlich wie Drum and Bass, nur eine Art Hülle. Der Beat ist langsam, kann aber gerne mal doppelt so schnell werden. Hauptaugenmerk, besonders bei den amerikanischen Produzenten zurzeit, liegt im Sounddesign. Hier gilt die Maxime, je krasser, desto besser. Kein Wunder, dass man in einigen Produktionen Momente von anderen elektronischen Subgenres erlebt. Trance, Techstep, Gabba, Goa, was auch immer. Hauptsache, es ist schrill und extrem. Der amerikanische Produzent Number Nin 6 hat mit einer Nummer so eine Art Trademark-Sound gesetzt. Man hat das Gefühl, in bestimmten Momenten des Stücks stürmen Roboter, die aus dem Film Transformers stammen könnten, die Tanzfläche und walzen alles nieder. Clubmusik als Sci-Fi-Spektakel, als eine Art Spezialshow der Soundeffekte. Aber Number Nin 6, der eigentlich Medizin studiert und war wahrscheinlich bestens über das Phänomen Tinnitus Bescheid weiß, hat immer wieder richtig epische Momente in genau dem Song und deswegen ist es auch ein kleines Meisterwerk. Hören wir Number 6 mit Nebulous. Die australische Band Pendulum, die in London wohnt, arbeitet und arbeitet, ist so etwas wie The Prodigy mit Drum and Bass Rhythmen. Selten fusionierten verschiedene Stile wie Techno, Breakbeats und eingängige Songstrukturen so gut wie bei dieser Gruppe. Das aktuelle Album Immersion ist vor einiger Zeit erschienen und es ist eigentlich ein Wunder, warum diese Band nicht viel bekannter ist. Ihre Live-Konzerte sind gut besucht und auch hierzulande gibt es eine Menge Fans. Dennoch vergleichbar mit dem Bekanntheitsgrad von The Prodigy ist das immer noch nicht, was sich vielleicht mal irgendwann ändert. Und Pendulum haben lange vor Korn schon das Potenzial von Dubstep erkannt und mit dem gerade gehörten Song Set Me on Fire umgesetzt. Der englische DJ und Produzent Scuba, der immer wieder gerne mit dem Thema Dubstep verbunden wird, lebt mittlerweile in Berlin, wo er auch eine Ausgabe der aktuellen DJ Kicks-Reihe mitgestaltet hat. Was er dort zusammengemixt hat, ich habe gerade schon den Fader gestartet, klingt nach Techno 3.0 und weniger nach aktuellem Dubstep. Vielleicht auch eine Möglichkeit, in der sich das Genre entwickeln könnte. Hören wir von seiner DJ Kicks-Ausgabe Rosca und Travino. Dubstep episch mit Streichern, dick aufgetragen mit Gesang. Auch das gibt es immer mehr, wie der britische Produzent Marlow vorführt. Gutes Beispiel ist sein Song Bandwagon Junglist. Und ich bin sicher, wenn das so weitergeht, haben wir bald solche Dubstep-Tracks in den Charts. Problem. Einer der Begründer des Dubsteps ist nach wie vor Scream aus London. Seine Tracks sind alles andere als eingängig, jedenfalls wenn er sie unter seinem Pseudonym Scream herausbringt. Zusammen mixt er mit seinen anderen Dubstep-Kumpels, hat er das Projekt Magnetic Man aus der Taufe gehoben, deren Song I Need Air wiederum direkt in die englische Top 10 ging. Hören wir erst einmal Scream solo mit Heavy Hitter und dann Magnetic Man zusammen mit dem Soul-Sänger John Legend mit Getting Nowhere. Speed, well, won't get by me. I feel like I'm all. was unleashed. Drew me in, she saw. Selbst Walt Disney macht vor Dubstep nicht mehr Halt. Warum? Man höre nun mal die Remixe zur Filmmusik von Thron der Neuverfilmung. Eigentlich von Daft Punk entworfen, gibt es auf der CD Tron Legacy Reconfigured eine Neubearbeitung von dem Produzenten Pretty Lights, den wir bis zu den Nachrichten mit Solar Sailor hören. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.